wie bei allein. Er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Doch lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer. Man nennt ihn bei allein, er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Doch lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer. Er ist der Chef in seiner Stadt, keiner macht ihn an. Du hast keine Chance, denn du bist nicht mein halber Mann. Wenn du Faxen machst, gibt er dir einen Headbutt. Und wenn du es übertreibst, sogar einen Headshot. Du wirst ausgenockt, guck mal, er macht dich platt. Jeder kennt seinen Namen und er kommt aus meiner Stadt. Mach lieber keinen Stress, denn er rastet aus. Die rechte Faust heißt Friedhof, die andere heißt Krankenhaus. Man nennt ihn Bayer Lein, explosiv wie TNT. Opfer sagen immer nur, dieser Kerl tut mir weh. Ja, ich kenne ihn, er macht niemals Spaß. Er tut nicht nur so, nein, er ist wirklich hart. Und er boxt dich um, ohne drüber nachzudenken, bevor du ihn voll laberst. Denk an die Konsequenzen, du bist ihm nicht gewachsen, Junge, er schlägt dich tot. Sag was Falsches zu ihm und er sieht sofort rot. Man nennt ihn Bayer Lein, er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Mach lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer. Man nennt ihn Bayer Lein, er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Mach lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer. Er kommt zu dir am Zock, tritt dich zuerst zu Boden. Gib ihm alles, was du hast, sogar deine Drogen. Denn wenn du's nicht tust, wird sich das nicht errechnen. Mach was er sagt, sonst wird er deine Nase brechen. Nimm ich bitte ernst, dieser Junge macht, dass du nicht schlafen kannst, weil du Angst in der Nacht hast. Dass er kommt, dich zerreißt wie Papier. Geh besser nicht mehr zum Zopp, Junge, denn das ist sein Revier. Er ist fast immer hier, mach einen Bogen drum. Denn falls er dich sieht, bringt er dich sofort um. Du denkst, er ist krank, weil du Schiss vor ihm hast. Doch er wird dir nichts tun, wenn du keine Faxen machst. Okay, war ein Witz, er schlägt dich auch so. Eine rechts, eine links und du Spaß gehst K.O. Man nennt ihn Bayer Lein, er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Mach lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer. Man nennt ihn Bayer Lein, er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Mach lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer. Man nennt ihn Bayer Lein, er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Mach lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer. Man nennt ihn Bayer Lein, er hat kein Respekt vor dir. Mach ihn einmal an und er wird sofort zum Tier. Das ist sein Revier, geh verpiss dich besser. Mach lieber keine Faxen, denn er hat das längste Messer.